grüße Frohheit, die alle meines Vaters. Wohin du schreitest, was du es ist, was achten nun dein eigen, dein ist mein Erbe, Land und Land. Noch Leute biete ich, noch Vaters Haus und Hof. Einzig erb ich den eigenen Leib, lebe zier ich ihn auf. Nur ein Schwert hab ich selbst geschmiedet. Doch des Niblungen Hordes nennt die Meere dich Herr. Des Schatzes vergaß ich fast, so schätz ich sein müßges Gut. In einer Höhle ließ ich's liegen, wo ein Wurmes einst bewacht. Entnahmst du ihm? Ist gewehrt und kund seiner Kraft. Den Tarnhelm kenn ich, der Niblungen künstliches Werk. Er taugt, bedeckt ihr dein Haupt, dir zu tauschen. Jene Gestalt. Verlangt dich's an fernsten Ort, entführt flugs dich dahin. Sonst nichts entnahmst du dem Ort. Einen Ring. Den hütest du. Deine Heere sei. Brünnhild, ich zieh, Fritz soll zu mir tauschen. Dann geb ich für dein Geschmeid, entzahl mein Gut nur dafür und Entgelt, den ich dir kenn.